Zum Ende dieses Audioseminars fasse ich nochmal zusammen, was Sie gelernt haben in den vergangenen Stunden. Wir sind eingestiegen mit der Aussage, wir verhandeln täglich, überall, ein Leben lang. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Werkzeuge, die Sie einsetzen, über Ihre Verhandlungsstrategie, darüber, wie oft Sie sich ärgern über Zugeständnisse und über unfaire Tricks Ihrer Verhandlungspartner. Wir haben in den zurückliegenden Kapiteln zunächst Grundsätzliches zum Thema Verhandeln geklärt, einiges an Basiswissen zusammengetragen, das wir am Ende noch verdichtet haben. Dann haben wir uns mit dem wichtigen Thema Vorbereitung